Egal, wo du auch bist, ich bin für dich da. Wohin du willst, folgt dir mein Herz und Verstand. Wo du auch bist, ich bin für dich da. Wohin du willst, folgt dir mein Herz und Verstand. Baby, nenn mir nur einen Grund zu leben, ohne das Wort Liebe in den Mund zu nehmen. Ich steh mit Herzbeben im Herbstregen, es pocht in meiner Brust wie ein Erdbeben. Baby, nenn mir nur einen Grund zu leben, ohne das Wort Liebe in den Mund zu nehmen. Ich steh mit Herzbeben im Herbstregen, es pocht in meiner Brust wie ein Erdbeben. Ich war wie ein Prinz ohne Königreich, auf der Suche nach dir und deiner Schönheit. Als ich dich fand in einer verwirrten Zeit, dachte ich, du wirst die Mutter meiner Kinder sein. Liebe spielen, ein Buch mit 7 Siegeln, sich in der Idee wiegen, sich ewig zu lieben. Wir durchlebten schon wütend quälende Zyklen, alles schien kaputt, doch wir ließen uns zügeln. Doch wenn eine Träne fiel und das Meer flutet, merkten wir zusehends, dass Liebe doch gut ist. Man kann nicht davonrennen ohne einen Konsens, es ist wie Betonstämmen Liebe in den Song bringen. So kompliziert, wenn ich die Liebe kontrolliert, zwei Wege auf ewig zusammenzuführen. Doch ernsthaft, ich lieb deine Erdbeer-Ticks. Du bist der Marienkäfer, der auf meinem Herzblatt sitzt. Egal, wo du auch bist, ich bin für dich da. Wohin du willst, folgt dir mein Herz und Verstand. Wo du auch bist, ich bin für dich da. Baby, nenn mir nur einen Grund zu leben, ohne das Wort Liebe in den Mund zu nehmen. Ich steh mit Herzbeben im Herbstregen, es pocht in meiner Brust wie ein Erdbeben. Baby, nenn mir nur einen Grund zu leben, ohne das Wort Liebe in den Mund zu nehmen. Ich steh mit Herzbeben im Herbstregen, es pocht in meiner Brust wie ein Erdbeben. Du bist und bleibst das Schönste auf der Welt, Liebe, dein Charakter, denn du willst nicht mein Geld. Ich brauch nur dich, deine Wärme, dein Lächeln. Wär ich ein Prinz, wärst du mein Prinzesschen. Du weißt, dass du für mich das Schönste bist, hast mir gezeigt, dass Liebe das Schönste ist. Du weißt, wenn du mir treu bist, ich dir auch treu bin, weil du begreifst, dass es mir viel bedeutet. Die Glocke läutet und die Weißtaube, sie fliegt, denn die Zweisamkeit hat die Trauer besiegt. Weil mit jedem Flügelschlag mein Herz pulsiert, die Schönheit im Detail, die deinen Körper ziert. Ich war fasziniert, ja fast schockiert, krass verwirrt, hätte nie gedacht, dass das passiert. Und kein Geld dieser Welt könnte dich hier ersetzen. Du bist der Schatz aller Schätze, du bist mein Schätzchen. Egal, wo du auch bist, ich bin für dich da. Wohin du willst, folgt dir mein Herz und Verstand. Wo du auch bist, ich bin für dich da. Wohin du willst, folgt dir mein Herz und Verstand. Baby, nenn mir nur einen Grund zu leben, ohne das Wort Liebe in den Mund zu nehmen. Ich steh mit Herzbeben im Herbstregen, es pocht in meiner Brust wie ein Erdbeben. Baby, nenn mir nur einen Grund zu leben, ohne das Wort Liebe in den Mund zu nehmen. Ich steh mit Herzbeben im Herbstregen, es pocht in meiner Brust wie ein Erdbeben. Egal, wo du auch bist, ich bin für dich da. Wohin du willst, folgt dir mein Herz und Verstand. Wo du auch bist, ich bin für dich da. Wohin du willst, folgt dir mein Herz und Verstand. Herz und Verstand, Herz und Verstand, Herz und Verstand.